Die Wiederverkörperung ist nur für den Tiermenschen, den Sudra, den Chandala, der vom Demiurg, dem Herrn der Finsternis geschaffenen Roboter. Sozusagen in mechanischer, automatischer Form pflanzt er sich fort, verkörpert sich wieder mit verschiedenen Körpern, das Geschlecht von Mann zu Frau oder sogar zu Tieren wechselnd. Die Illusion eines Karma-Gesetzes dient dem tyrannischen Demiurg dazu, seine Sklaven von Atlantis unterworfen zu halten. Das heißt, die Wiederverkörperung der Lebensgeister, das auch in archetypischer Form von dem Demiurg geschaffene oder nachgeahmte Blendwerk eines Ich, gelten nur für den Tiermenschen, für den Chandala. Für die in dieses Universum eingedrungenen Hyperboreer zählt die Wiederverkörperung nicht, sondern ausschließlich die ewige Wiederkehr als zyklisches und freiwillig angenommenes Gesetz in den Augenblicken ihres Eintritts hier als Norm, die im Gefängnis herrscht, worin sie geblieben sind. Aber auch so muss die Zahl der Rückkehren noch begrenzt werden, die ihnen nur als Gelegenheit dient, ihren Kampf gegen den Herrn der Finsternis zu führen und um unsterblich zu werden, als absolute Divyas wieder auferstehend, als vollkommene Persönlichkeit, mit sich das demiurgische, einlösbare, verwandelte Universum schleifen könnend. Jeder arische Vierer, der in das Gefängnis der ewigen Wiederkehr tritt, um zu kämpfen, ist wie eine Note, die über eine bestimmte musikalische Zeit verfügt, um in ihrer ursprünglichen Reinheit zu erklingen. Wenn der arische Vira seine Wiederkehren verliert, weil er eingeschlafen ist, weil er sich mit den Töchtern der Menschen vermischt hat, die Rassensünde begehend oder seine himmlische Rasse verratend, involutioniert er im Sudra, tritt in den Bereich der Wiederverkörperung, in das Räderwerk des Karma und sogar der Seelenwanderung ein. Deswegen hat man behauptet, dass der Affe eine Involution des Menschen ist. Er könnte es werden. Wir können das unermessliche Abenteuer verstehen, das die Hyperboreer unternahmen, als sie ihre Monaden teilten und als El und Ella in das mechanische Universum des Herrn der Finsternis eintraten, um zu kämpfen. Sie haben ihre Ewigkeit und ihre Unsterblichkeit aufs Spiel gesetzt, zugleich ihre Auferstehung selbst über die Götter und sogar ihrer Monaden bei dem Versuch, eine entartete Schöpfung zu erlösen und zu verwandeln. Die Hyperboreer, aus anderen Universen stammend, sind männlich oder weiblich von entscheidender Art. El wird sich niemals in Ella verwandeln, noch Ella in El. Das geschieht nur mit den Erzeugnissen des demiurgischen Universums in der Wiederverkörperung. Wenn der Vira, das ist hier ein herabgestiegener Held und nur zum Teil vermischt, seine Minne, seine Sehnsucht und sein Gedächtnis des Blutes noch immer bewahrend glaubt, Erlebnisse der Wiederverkörperung zu haben, so ist das darauf zurückzuführen, dass sein Vril Erscheinungen aus dem akashischen Gedächtnis oder demiurgischen Astrallicht aufgenommen hat, bewegt darin gefangen bleibt und sie mit Szenen vergangener Leben verwechselt. Oder es sind Viras, die ihre Runde bereits verloren und menschlich allzu menschlich wurden und sich in die Zwänge der Wiederverkörperung verstrickten. Noch könnten sie freikommen, den Strom hinauffahren, zurückweichen, sich lösen. Die Anstrengung ist übermenschlich. Der Mann und die Frau müssten sich zurückverwandeln in Helden, in Viras, um erneut von Wotan als seine Krieger anerkannt zu werden. Der hyperboreische Vira, der seine Runden verlor, zum Unterschied eines Sudra von Geburt, dem des Demiurg geschaffenen Tiermenschen, kann nicht in ein Tier wiederverkörpern, es sei denn, seine Involution ist endgültig. Dann kann er noch tiefer als das Tier, die Pflanze und das Mineral sinken. Die Nachahmungsschöpfung des Demiurg Jehova, sein evolutives Universum, war unfähig, den bewussten Menschen zu schaffen. Sie gelangte bis zum Affen und blieb dort stehen, bis zum Menschenähnlichen. Es waren die verräterischen hyperboreischen Divyas, die weißen Verräter, die des Jehova ermöglichten, seinen entwickelten Affen, seinem Sklaven von Atlantis, einen Ansatz von Seele und vernunftgemäßem Bewusstsein zu geben. Vom hyperboreischen Ich, das ein göttlicher Funke ist, hat der Demiurg und Herr der Finsternis ein archetypisches Ich nachgeahmt, das er auch in die menschliche Form einbrachte, dem Manne, dem Äon, nachgebildet. Demnächst wird er dasselbe mit dem elektronischen Robotern tun. Unverwechselbares Zeichen des hyperboreischen Arias ist das Erlebnis des Ich, sich Ich zu fühlen. Von weit jenseits der Grenzen dieses Universums sind die hyperboreischen Scharen von Kriegern und Kriegerinnen eingedrungen. Beim Sich-Kreuzen in die vier Reiche der demiurgischen Schöpfung haben sie den ganzen teuflischen Plan umgekehrt, so wie der Demiurg vorher die göttliche Reinheit vom fünften Himmel an abwärts verdorben hat. Die Viras, durch die Vermischung mit den Töchtern des Menschen, erlösen auch ein sudrisches Element und ermöglichen die Umwandlung einiger menschlichen in Viras, in Übermenschen, zusammen mit der Verwandlung der Natur mit ihren Tier- und Pflanzenreichen. Man kann sehen, warum es beim großen Krieg um Leben und Tod geht. Ewiges Leben oder endgültiger Tod, Auflösung. Und warum die Erde danach trachtet, sich in uns unsichtbar zu machen. Das Ich der arischen hyperboreischen Viras wird wie jenes Ende des goldenen Bandes von Blake sein, das uns jemand gab, damit wir es abwickelnd wieder in die Stadt zurückkehren können. Am anderen Ende, außerhalb dieses Universums, wird es von jenen gehalten, der warten zurückblieb, wie am Rande einer Quelle. Wir sollten niemals das goldene Band verlieren. Nur die an das Göttliche glauben, sind göttlich, sagte Hölderlin. Jene, die vor dem Ich-Fühlen Person waren, könnten durch den Heldenkampf der Einweihung von Amor, ausgeführt von dem kriegerischen Orden Wotans, es erreichen, zur vollkommenen Persönlichkeit, zum absoluten Individuum zu gelangen, der Person zu einem Gesicht verhelfen, ihre Ella innen und außen wiedergewinnend. Diese arische Einweihung Upanayana zu erhalten, ist nur hier auf Erden, ganz unten, sehr schwer möglich, aber nur durch die Verbindung mit dem goldenen Band und dem zweiten polaren Hyperborea. Und so werden der absolute Mann und die absolute Frau, El Ella und El Ael, vereint und getrennt für immer, jenseits der Götter, jenseits der Archetypen, jenseits des Manu, der wartenden Person, der Purusha ein Gesicht gegeben haben, indem sie aus dem Kreis der Kreise treten.